Katmus war eine nette Stadt im Süden, wo Juden bei den meisten Sachen mitmachen durften, nur nicht im Country Club. Es lag im Nordwesten des Staates, Öl, Gas und Holz, konservativ, aber nicht vorsintflutlich. Katmus war im Bürgerkrieg nicht abtrünnig geworden wie andere Städte. Baumwolle endete weiter östlich. Jimmy Green war beliebt gewesen, überaus beliebt, bewundert und erfolgreich. Eine Zeit lang war er sogar der fortschrittliche Bürgermeister gewesen, mit Freunden in allen Lagern. Seine Frau war Anwältin, seine Tochter auf dem College in Dartmouth Richtung Medizinstudium. Sein Vater, seit Jahren tot, hatte mal eine Firma gegründet, die Baumwollentkörnungsmaschinen wartete. Bevor sich das Bürgermeisteramt anbot, war Jimmy Vize der Bank gewesen, die sein Vater ebenfalls gegründet hatte, um die Firma zu finanzieren. Er war in Yale gewesen, hatte dort geboxt und diverse, immer weiter gefasste Fächer studiert, was am Ende auf etwas Interdisziplinäres hinauslief. Er war umgänglich, spielte Golf in dem Club, wo er nicht Mitglied werden durfte, kam klar, konnte was. Und dann. Alles war ihm um die Ohren geflogen. Schnell, immer schneller und auf spektakuläre, wenn auch vorhersehbare Weise. Die junge Tochter eines Kollegen von der Bank, ein paar herumfliegende Spesenquittungen, Geldsummen ohne Nachweis, allerdings später zurückgezahlt. Dann eine schockierende, unnötige, einstweilige Verfügung. Er musste als Bürgermeister und in der Bank zurücktreten. Dass er Jude war, wurde natürlich erwähnt. »Was hast du dir denn gedacht, wie das alles ausgeht, Jimmy?« hatte ihn Anne gefragt auf dem Absprung in die Scheidung. »Keine Ahnung«, er versuchte zu lächeln. »Vielleicht habe ich mir gar nichts gedacht.« Das war 5 Jahre her. Gar nicht so lang. Er war von Katmus nach New York gezogen, wo er eine Zeit lang zur Miete wohnte und so tat, als gefiele es ihm. Sein Vater hatte ihm Geld hinterlassen, um das er sich kümmerte. Dann zog er weiter nach Maine, aus keinem besonderen Grund, außer dass er Leute in Camden kannte und ein Haus am Meer auftauchte. Maine war bestens geeignet, um neu anzufangen und in die Welt hinauszugehen, denn das, fand er, sollte er tun. Er war erst 51. Seine Tochter besuchte ihn, aber sie weinte und war wütend. Seine Frau heiratete schnell wieder, blieb aber verbittert. Er hielt Kontakt mit ein paar Leuten, die ihn mochten und ihm vertrauten. 1, 2 College-Kumpel. Natürlich ließ sich nicht sagen, dass sein Leben besonders gut verlaufen oder dass er andererseits besonders unfair behandelt worden sei. Das Leben versuchte noch gut zu verlaufen. Irgendwer, sein toter Vater, würde wohl sagen, er sei ein schwacher Mensch, aber nicht unbedingt ein schlechter, schwacher Mensch. Seine Schwester in Cincinnati, die am Rabbinerseminar Ethik unterrichtete und auch einen Rabbi geheiratet hatte, neigte zu weniger flexiblen Ansichten. Aber Jimmy fand, er hätte ein paar gute Eigenschaften. Grausamkeit war ihm absolut fremd, Selbstmitleid auch. Auf seine Weise war er sehr treu, nicht so leicht zu entmutigen, durchaus geduldig. Er war bei weitem nicht der Einzige in so einer sperrigen Situation. Auch andere erkannten, dass ihr Schicksal und ihre Lebensumstände nicht ganz dem entsprachen, was sie waren. Aber eines war klar, er hatte keine Lust, jemals wieder zu arbeiten. Er brauchte es auch nicht. Und Katmus, Louisiana, so stellte er fest, fehlte ihm kein bisschen, viel zu klein. In Paris hatte er einige Bekanntschaften gemacht, vor allem Männer aus seinem Französischkurs in der American Library. Im Anzeigenteil einer Zeitschrift hatte er eine kleine Wohnung gefunden, nur für den Herbst, Teilsicht über die Dächer mit Geranien. Er orderte ausschließlich Essen zum Mitnehmen, übte die neue Sprache an Kaffeekellnern und Taxifahrern, die alle lieber Englisch sprechen wollten. Er mochte Paris. Er war zweimal als Student und einmal mit Anne hier gewesen. Irgendwo hatte er gelesen, ein weiser Mann habe gesagt, in Paris fühle man sich fremder als irgendwo sonst. Das dünne, schnelle, ganz feminine, irgendwie so. Er bekam das nicht mehr richtig zusammen, aber ihm kam das falsch vor. Er fühlte sich hier nicht sehr fremd. Eines stimmte allerdings. Wo man gerade war, spielte keine große Rolle mehr, weniger als früher. Paris war vollkommen in Ordnung. Hätte ihn aber jemand gefragt, warum er jetzt hier war, im Herbst, statt in Berlin oder Kairo oder Istanbul, egal wo, dann hätte er das wohl nicht beantworten können. Was aus den anderen, ganz normalen Menschen wurde, die ähnliche Dinge erlebt hatten wie er vor kurzem, wer wusste das schon? Sie verblassten. Sie lebten einfach ihr Leben weiter außerhalb des blendenden Blicks der Welt. Nelly hatte gesagt, er solle zu ihrer Wohnung in der Avenue de Lovendal kommen. Ihre kleine Tochter müsse beim Vater abgeliefert werden, der nicht weit entfernt wohne. Die Tochter würde schlafen, das würde es leicht machen. Sie wohnte in der Nähe der École Militaire, wo die Metro aus dem Untergrund kam. Man sah den Invalidendom und dahinter den Eiffelturm und den Fluss. Seine eigene Wohnung war auch nicht weit weg. Ein breites, geschwungenes Tor im Historismus-Stil mit einem leeren Pförtnerhäuschen öffnete sich von der Avenue auf einen geräumigen Hof, wie ein Innenpark mit vierstöckigen verbundenen Backsteinbauten zu drei Seiten. Große, kahle Bäume standen im Dunkeln. Dazwischen dekorative Bänke, für die Zeit aufgestellt, wenn das Wetter schön wurde und alles wieder blühte. Es war fast Mitternacht. In vielen Fenstern brannte Licht. Auf dem Weg zum Haus setzte kalter Regen ein. Der Himmel war milchig von den wimmelnden Lichtern der Stadt. Er trug seinen Mantel, Jeans und seine Gummischuhe aus Maine. Nellys Wohnung lag im zweiten Stock, die Tür angelehnt, als wäre drinnen einiges los, vielleicht kommende und gehende Leute. Sie grüßte ihn umstandslos von einem Sitzkissen aus, wo sie sich die Schuhe anzog. Die Wohnung war geräumig, hohe Decken, Messingbeschläge, zum Garten hin hohe Fenster ohne Vorhänge, schwere Stehlampen, die die Ledermöbel in golden verhangenes Licht tauchten. Alle Teppiche kamen aus dem Orient. Reich, wurde Jimmy klar. Auf vielen Flächen prangten Kunstgegenstände, kleine menschliche Gestalten aus Holz, Urnen, Keramikscherben, Speere, echt aussehend, nicht dem Geldbeutel einer Verkäuferin entsprechend. Er setzte sich auf die Kante einer Ledercouch und beobachtete sie bei dem letzten kleinen, intimen Akt des Ankleidens. Er hatte nichts gesagt, nur Hallo. Aber er freute sich jetzt, da zu sein. »Mein Vater, der war ein Archäologe«, sagte Nelly, als wäre ihr aufgefallen, was ihm aufgefallen war. »Er behielt, was er wollte, wo immer er hinkam.« Jetzt trug sie ein kurzes, rotes Kleid mit anderen Pumps, deren dünne Riemen ihren Fesseln schmeichelten. Wen störte schon der Regen draußen? In dem schummrigen Licht sah sie noch attraktiver aus. Jetzt räumte sie herumliegende Dinge, die ihm nicht aufgefallen waren, in einen rosa Kinderkoffer. Seine Anwesenheit veränderte offenbar gar nichts. Was immer sie da gerade taten, hatte sie schon mit anderen getan. Das Gefühl von etwas Erstmaligem, Neuen, war schon in Ordnung, auch wenn man es mit der Zeit immer weniger wollte. »Ich würde es wahrscheinlich genauso machen«, sagte er, fast zu lange, nachdem von den Betrügereien ihres Vaters die Rede gewesen war. In seiner Stimme hörte er den Süden anklingen, was ungewöhnlich war. Das hieß, er war entspannt. In Paris war er selten bei Leuten zu Hause gewesen. Die Franzosen luden einen nicht ein. Man traf sie an öffentlichen Orten, sie hielten einen auf Abstand. Aber das hier war gut. Er schaute ihr gerne beim Fertigmachen und Einpacken der Sachen ihrer Tochter zu, und er glaubte, dass sein Schweigen das zum Ausdruck brachte. Ich wurde für diese Wohnung gezeugt, sagte Nelly. Sie zeigte auf eine weiße geschlossene Tür in dem Zimmer. Ich wurde in einem Auto gezeugt, in einem Baumwollfeld, sagte Jimmy, nach einem Footballspiel. Sie gab ein kleines, scharfes Einatmen von sich, als wäre sie schockiert. Ein siebenarmiger Messingleuchter hing in einem Arrangement aus afrikanischen Masken. Da hatte er sich nicht geirrt. Sie sagte, sie könne gut Englisch, weil sie in den 70ern mit ihrem ersten Ehemann in L.A. gelebt hätte, der Filmemacher hatte werden wollen, woraus aber nichts geworden war. Ihr Englisch stammte aus dieser Zeit. Hör auf für nein, sagenhaft für gut, abgefahren wie in »Mein Vater holte abgefahrene Antiquitäten aus einem Land, das später der Tschad wurde«. So hatte er in Cadmus nicht geredet. Dass sie so sprach, ließ sie aber süß und ungeschützt wirken, wie sie wahrscheinlich gar nicht war. Neben den gestohlenen Schätzen enthielt die Wohnung einen großen Rattankäfig mit zwei kleinen, stummen Vögeln darin, eine Karte der Londoner U-Bahn auf einem kleinen, arabisch aussehenden Tisch, ein zweisprachiges Rundschreiben über ein Seminar zur Sexualität nach der Menopause und eine Postkarte, auf der eine Nelly im Teenageralter mit Brille streng in die Kamera äugte. Nicht sehr schmeichelhaft. Nelly als stirnrunzelndes Schulmädchen in einem grauen Uniformfaltenrock mit Kniestrümpfen und einer weißen Bluse, die Haare zu steifen Zöpfen geflochten. Heute wirkte sie glücklicher. Sie kam durch die weiße Tür wieder herein, durch die sie rausgegangen war. Jetzt trug sie einen schwarzen Regenmantel und etwas, das seine Mutter Kopftuch nannte, außerdem auf beiden Armen ein schlafendes Kind in einer rosa Decke. Schwaches Licht enthüllte in dem Zimmer, aus dem sie kam, ein breites Bett mit weißer Daunendecke, eine Wand mit gerahmten Fotos. Ein schwarzer Hund kam in die offene Tür. Sein Fell war geschoren, nur sein Kopf und sein Gesicht waren groß und wollig belassen. Wie ein Wasserspeier. Er beäugte Jimmy, als rechnete er damit, dass der gleich etwas Überraschendes tun würde. Nelly warf einen Blick auf die Postkarte, ihre Tochter auf einem Arm balancierend. Das kleine Mädchen mochte 4 sein. »Gefällt dir diese Karte?« »Mir gefällt dein Bild«, sagte Jimmy. »Kannst du das nehmen?« Sie reichte ihm den rosa Koffer mit den Kinderkleidern, den sie gepackt hatte. Er wog nichts. »Mein erster Mann hat das gemacht«, sagte Nelly und zog die Decke um das schlafende Gesicht des Kindes zurecht. Es hatte dunkle, dicke Locken. Das Gesicht lag abgewandt an der Schulter der Mutter. Inzwischen prasselte der Regen draußen. Nelly schnalzte abfällig. »Gefällt dir die Coiffure von dem Hund? Wie heißt das? Haarschnitt?« »Nicht besonders. Er sieht traurig aus.« »Nein, natürlich. Aber sie besteht darauf.« Das kleine Mädchen, das sie meinte, war ein gut verpacktes Bündel. »Sie glaubt, er will bizarr aussehen. Sie glaubt, er findet sich dann interessant.« Er ist ihre Puppe. Im Taxi zur Wohnung des Ehemanns, die hinter dem Trocadero lag, ein teures Viertel, dachte er daran, dass es jetzt in Maine, wo sein Haus stand, Herbst war. Die Jahreszeit, nach der sich alle sehnten. Morgens weiß, überfroren, mittags sonnig und nachts glitt der Mond über den Himmel wie über Wasser. Die müßige Zeit des Tagträumens und geduldigen Planens vorm Winter. Die Uhren zurückgestellt. Sein Haus war leer. Sobald die Paris-Zeit vorbei war, würde er zurückgehen, etwas Neues anfangen. Seine Tochter fiel ihm ein, klar. Er hatte überlegt, sie nach Paris zu holen, aber sie hatte jetzt eine Stelle als Assistenzärztin in der Chirurgie in Minnesota und würde nicht kommen, zumal zu erwarten war, dass sie loyal zu ihrer Mutter stand. Jetzt redete Nelly von Wohnungen. Die Kleine hing schlaff auf ihren Armen, ein leicht saures Aroma stieg von der rosa Decke auf. Das unauffällige Gesichtchen lag ruhig im Schlaf. Den Namen ihrer Tochter hatte Nelly noch nicht ausgesprochen, ebenso wenig seinen. Der Fluss, Sie überquerten ihn gerade, war vom Regen angeschwollen, der Himmel ein dunstig weißer Schein von der Place de la Concorde her. »Ich hätte gern was Neues, weißt du?« sagte Nelly leise. »Vielleicht ein bisschen landlich. Tiere haben une ferme.« Sie lehnte sich an seine Schulter und den rosa Koffer, den er festhielt. »Stimmt, dass in Amerika jetzt riesige Häuser neben den anderen stehen, auf winzig kleinen, wie heißt es, kleines Land?« »Ja«, sagte er, »winzig kleine Grundstücke.« Seine Bank hatte viele davon finanziert, bevor alles den Bach unterging. »Und wo wohnst du? In Paris, meine ich?« »In der Rue Cassette, bei Saint-Sulpice, eine Mietwohnung.« »Schön, da zu sein«, sagte sie. »Sehr teuer. Amerikaner wohnen gern, wo sie nicht geboren sind.« Sie gähnte, den Kopf immer noch an seiner Schulter, die Tochter in der Decke auf dem Schoß. »Meine Tochter«, sagte sie, »fände eine Ferme sagenhaft. Sie liebt alle Tiere. Hast du Tiere, wo du in Amerika wohnst?« »Hatte welche«, sagte Jimmy, »mal früher.« Er fing schon an, in ihren Sprechrhythmus zu fallen. Der Ehemann und Kindsvater öffnete die Tür. Er war ein kleiner, fröhlicher, kahler Mann, Milchkaffeefarben aus der Karibik, und trug einen weißen Seidenkaftan und einen goldenen Ohrring. Ihm schien einfach alles zu gefallen. Er lächelte, gab Jimmy die Hand und nahm den Koffer des Kindes. Eine junge, blonde Schwarze in einem Tigertrikot kam auch an die Tür. Nelly und der Ehemann und die Frau redeten leise auf Französisch und lachten und wirkten wie Freunde. So konnte das auch sein, dachte Jimmy. Seine Frau hasste ihn. Sami hieß der Ehemann. Er war nicht derselbe Ehemann, der die Fotos gemacht hatte. Sie blieben alle in der Tür stehen. Sie schienen es völlig normal zu finden, die Übergabe des Kindes um Mitternacht. Die Kleine wachte nicht auf, obwohl Sami sie auf die Stirn küsste und mit ihr redete, als wäre sie wach. Er sagte ihren Namen, Lana. Nelly sagte Jimmys Namen, teilweise in englischer Aussprache, Jimmy Green, und senkte den Blick. Dann sprachen sie eine Weile alle Englisch. »Schön, Sie kennenzulernen«, sagte Sami, als hätte es ihn interessiert, mit wem seine Frau herkommen würde. »Gleichfalls«, sagte Jimmy und fühlte sich willkommen. Die Tochter sah diesem Mann kein bisschen ähnlich. Nelly sagte noch etwas auf Französisch, schnelle, geschäftsmäßige Sätze, in denen die Worte »demain« und »quinze« und, glaubte er, »dîner« vorkamen. So viele Worte klangen gleich und alle sprachen zu schnell. Dann war es vorbei und sie gingen die dunkle Treppe wieder hinunter. Draußen auf dem regennassen Bürgersteig standen die Pfützen. Das Taxi, das auf sie hätte warten sollen, war weg. Nelly packte unerwartet seinen Arm überm Ellbogen und küsste ihn hart auf den Mund, schmiegte sich an. Er legte die Hände auf ihre Hüften, die knochig waren, ertastete durch den Regenmantel die Rippen und ihren starren BH und umarmte sie ungeschickt. Sami schaute ihnen bestimmt von oben zu. Green dachte an Nelly, das Schulmädchen auf der Postkarte, frech in seiner tristen Schuluniform. In diesem Moment rückte ihm sein eigenes Leben sehr fern. Das war gut. »So fühle ich mich immer, wenn ich von ihr weggehe«, sagte Nelly leise in seine Schulter hinein. Ihr Schal wurde nass. »Wie denn?«, flüsterte er. »Frei«, sagte sie, »als hätte ich ein neues Leben. Wundervoll.« »Ich hatte etwas anderes erwartet«, er drückte sie an sich und atmete in ihr Haar. »Ich weiß, aber ist die Wahrheit. Ich bitte ihn nicht so oft, dass er sich um sie kümmert. Ich wollte sehr gerne gehen mit dir.« Er freute sich, dass sie so etwas sagte, dass sie mit ihm gehen wollte, und was immer das mit sich brachte. Er spähte auf der Straße nach dem Licht eines neuen Taxis und sah eines. Aus den langen, goldgerahmten Fenstern der American Bar strahlte das Licht nach draußen auf die General Leclerc. Taxis kamen im Regen an und fuhren wieder weg. Ein paar lächerlich junge Prostituierte warteten in dem wärmenden Licht, kurze Fähnchen, kniehohe weiße Lackstiefel und sandten Stoßgebete ab, dass sie jemand mit reinnahm. McGee, der Ire, den er aus dem Sprachkurs kannte, hatte ihm erzählt, die Prostituierten seien jetzt alles Polinnen und hätten farbenfrohe Krankheiten, sähen aber so fantastisch aus, dass man nicht daran dachte. McGee hatte ihm auch von diesem Ort erzählt. Amerikaner kamen in der Wahlnacht her und betranken sich. Das war so Tradition. Ein Brüller. Allen war egal, wer gewann. McGee erst recht. Drinnen war die American Bar riesig und wahnsinnig lärmig und verraucht und voller Männer, das Licht ordinär und grell. Der Boden war gefliest, kleine, blaue, weiße, rote Kacheln, was alles nur noch lauter machte. Kellner in langen Schürzen liefen mit Champagnerflaschen herum. An allen Wänden hingen Fernseher. Rudel junger Business-Typen in Hemdsärmeln und Hosenträgern rauchten Zigarren, guckten amerikanische Sender, lachten und riefen und tranken. Ein amerikanischer Nachrichtensprecher, den alle kannten, saß auf allen großen Bildschirmen hinter einem Schreibtisch, in seinem Rücken große Schaubilder mit den Wahlergebnissen, kein Wort zu verstehen. Irgendwo sang ein Barbershop-Quartett. Aus irgendeinem Grund lief auch irische Musik, dazu das ständige Klingeln und Klappern der Kassen. Das sollte alles aufregend sein, aber es war aufdringlich und schwindelerregend. Die Business-Typen in Hosenträgern und Hemdsärmeln waren sämtlich wohl Republikaner, die Frisuren und die glatten Gesichter so gepflegt. Alle warteten, dass ihr Kandidat zum Sieger erklärt wurde, damit sie herumprallen und in ihre Büros zurückrennen konnten, sobald es hell wurde, bereit, Geld zu drucken. Ein Kellner bot ihnen Champagner an, der gratis war, aber nach Essig schmeckte. Sie saßen fest. Nelly und er wurden gegen eine Wand gedrückt, die nur aus Spiegeln mit polierten Messingbeschlägen bestand. Obwohl er zufrieden damit war, hier einfach mit dieser Frau zu sein, sonst nichts. Sie stand steif in ihrem roten Kleid da, das Kinn erhoben, als beobachtete sie jemand. Sie hatte fast schwarze Augen, die das Licht einfingen, und dünne Lippen, sehr rot und weich. Rot war ihre Farbe. Ihr Gesicht und dessen Länge waren ihr Plus. Ungewöhnlich. Bei jemand anders wäre das anders. »Wen liebst du zu siegen?«, sagte Nelly in dem Getöse. Sie starrte einen Fernseher an, wo das Gesicht des Demokraten und das lächelnde, ernstere und ältere Gesicht des Republikaners zusammen zu sehen waren. Die New Yorker Ergebnisse sollten in Kürze verkündet werden. Die zigarrenkauenden Business-Typen buhten schon mal. Sie rechneten wohl mit dem Sieg des Falschen. »Früher mochte ich die Demokraten«, sagte Jimmy Green. »Oh mein Gott«, sagte Nelly und sah schockiert drein, eine Hand über dem halb offen stehenden Mund. Dann reckte sie keck das Kinn wieder, um ihn zu beschimpfen. »Du bist ja irre!« »Klar«, sagte er, »es war ihm egal. Warum sollte es ihm nicht egal sein?« »Nixon«, sagte sie, »den hab ich geliebt.« Einen Augenblick lang manifestierte sich vor seinem geistigen Auge Nixons großes, hängendes Schwindlergesicht mit dem lichtlosen Blick. Sein Vater hatte Nixon verabscheut. Ein geborener Judenhasser. So etwas hatte er sonst nie gesagt. Da hatten sie alle mit feierlichen Gefühlen die Beerdigung im Fernsehen verfolgt. »Nixon war so komisch«, sagte Nelly, »wie eine französische Politiker, weißt du?« Sie blies die Wangen auf und zog eine Grimasse. Wie alt konnte sie gewesen sein, als Nixon Präsident war, in L.A. mit einem Ehemann vor 20 Jahren? Er wollte dazu ansetzen, dass es falsch sei, Nixon zu lieben, hielt sein Glas fest und fand es schwierig zu sprechen und sagte nichts. »Ist gar nicht so anders jetzt«, sagte sie. »Man denkt das, aber es ist gar nicht so.« Er verstand nicht, was sie meinte. Sie dachte, er hätte etwas gesagt, was er nicht gesagt hatte. Er betrachtete das eckige, attraktive Technicolor-Gesicht des Demokraten, das über dem blinkenden Wort Sieger den ganzen Bildschirm auffraß, die Republikaner, die von unten hochstarrten, buhten und fluchten und warfen ihre Zigarren gegen den Bildschirm.